Ich bin ein Paranoiker. Wer verfolgt dich? Meine Mutter, weil ich nichts geworden bin. Ja, was solltest du denn werden? Mittelstürmer in der Nationalmannschaft. Nicht Cheffrager. Nein. Wer war denn diesmal dein Opfer? Du meinst, das hetzt mir jemanden auf Wer den Hals? Wer war es? Das Ministerium für Forschung. Dein altes Thema. Was hast du die gefragt? Und sag schon. Du kannst es im Rundfunk hören. Und sag schon, bitte. Von Versuchen, solche gentechnisch manipulierten Kälber auf die Welt zu bringen. Hast du gehört? Ja, das ist bekannt. Aber dass man bei einigen Kälbern jetzt zusätzlich in die Erbmasse ein menschliches Gen einbaut. Ist das auch bekannt? Nein. Soll ich entsetzt sein? Eigentlich ja. Du bist anderer Meinung. Ich habe mich da nicht geändert. Nein. Du siehst Rinder als zukünftige Organspender, ich weiß. Aber dass wir uns selbst... Bitte. Wir müssen nicht davon reden. Nein. Soll ich mich mal um sein Bein kümmern? Du bist neugierig. Wer sind Sie? Ich soll mir Ihren Fuß ansehen. Haben Sie noch Schmerzen? Es geht. Sie sind der Besuch, den er erwartet hat? Ja. Nicht sehr schön hier unten. Ja. Es gibt schlimmere Orte. Als den Keller hier? Wo man sich verstecken muss. Warum? Was haben Sie angestellt? Ich will es Ihnen erklären. Aber es ist nicht einfach. Ich meine, Sie müssen vergessen, wo wir hier sind. Das hier ist nicht der Keller des Ferienhauses. Nicht den Kopf schütteln. Hören Sie auf mit dem Theater. Hier ist auch keine Liege und kein Regal. Ein leerer Raum. Jetzt bekommt der Raum Farbe. Grün, wenn Sie mögen. Mir machen Sie nichts vor. Träumen Sie denn nie? Wenn Sie für ein paar Augenblicke... Kommen Sie. Ich werde Ihnen etwas zeigen. Sehen Sie da draußen die Amseln? Warum sind die noch hier? Um diese Zeit. Jahrtausende lang flogen die im Herbst in den Süden. Jetzt nicht mehr. Warum? Man hat ihren Instinkt verändert. Sind Sie nicht neugierig? Kommen Sie. Sie müssen sich vorstellen, wir gehen über lange Gänge. Kommen Sie. Kommen Sie. Lange Gänge. Sehr lange Gänge. Wir gehen nebeneinander. Jetzt bleiben wir vor einer dicken Glaswand stehen. Panzerglas. Die Kassierer in der Bank sitzen hinter solchen Glaswänden. Aber die Räume dahinter sind hier 10-mal größer. Säle. Warum sagen Sie nichts? Warum diese dicke Glaswand, müssen Sie fragen, oder kennen Sie alles? Was ist dahinter, fragen Sie, wenn Sie es nicht kennen. Vor der Scheibe ist nämlich eine Jalousie, die alles verdeckt. Jetzt Achtung, bekommen Sie keinen Schreck. Jetzt können Sie hinter dem Panzerglas Wesen erkennen, die wie wir aussehen. Wie Sie und ich. Aber Sie sagen, die sind ja in einen riesigen Lautsprecher eingesperrt. Ich nicke. Das stimmt. Eine Lautsprecherbox in der Größe eines Fußballfeldes. Sie fragen, kann man mit den Leuten reden? Und befehlen mir, machen Sie die Tür auf. Wie Sie wollen, sage ich. Sehe mich um, ob jemand kommt. Stelle mich so, dass mein Rücken vor der Videokamera steht. Dann öffne ich die Tür. Eine Tresortür. Können Sie sich das vorstellen? Nein! Sie kommen mir bekannt vor. Kann es sein, dass wir uns schon mal gesehen haben? Wo? Ich denke im Palast. Sie kennen den Palast nicht? Muss man den kennen? Tut das weh, wenn ich hier drücke? Nicht sehr. Das kann lange dauern mit Ihrem Fuß. Aber einen Arzt sollen wir wohl nicht holen. Nein. Man würde mich einsperren. Hier, am Boot. Das ist ja voll Wasser. Hilf mir, da ist noch eine Büchse. Dieser Kerl erzählt merkwürdige Geschichten. Zählt es nicht das richtige Wort? Als ob er einem etwas in den Kopf hämmern will. An wen erinnert er mich bloß? Und über uns kreist zunächst mal der Hubschrauber. Was sagt er denn? Ach, Blödsinn. Der spinnt. Der muss spinnen. Vermutlich. Ist das nicht sehr reizvoll für dich? Ich brauche kein Material mehr. Die haben mich, wie soll ich es nennen, vorzeitig in den Urlaub. Wegen deines Interviews mit dem Ministerium. Ich vermute, die Pharmazie hat gedroht, ihre Werbespots zu sperren. Dann würden sie es nicht senden. Eine Kurzfassung sicher. Um halb können wir sie hören. Sag mal, wirst du vernünftig? Ich gebe es auf. Hast du nicht mal gesagt, ich bin ein Neandertaler? Ich suche eine Höhle. Hier? Ja. Oh, dachte, wir hätten wieder so ein schönes Wochenende. Das haben wir. Das haben wir. Wo gehst du hin? Warte. In dem Eimer da. Interessiert es dich nicht? 2 Lachse. 10 Fünder mindestens. Ist ja gar nichts in dem Eimer. Noch nicht. Aber wenn wir das Wasser aus dem Boot und vom Boot aus... Du bist ganz woanders mit deinen Gedanken. Ich denke mal, dass du denkst, das kann kein Zufall sein. Der Kerl hat sich hier versteckt, weil... Ja, warum? Was will er von dir? Vielleicht will er dir Beweise anbieten? Beweise verkaufen? Du versteckst ihn. Darum. Ich denke, ich liebe dich. Wer sonst kann sich so in meine Gedanken hineinversetzen? Kannst du das auch anders sagen? Wie? Liebevoller. Ich liebe dich. So sanft wie die Töne einer Klarinette. Der ein Meister spielt. Ich wünschte, ich könnte es auch so sagen. Du, jetzt weiß ich es. Weißt du was, der Kerl sieht aus wie dieser Schauspieler, der immer in den Western spielt. Wie heißt er gleich? Ja, genau so sieht er aus. Gary Cooper. Ja, Gary Cooper. Ein Doppelgänger oder was? Wir können hier jederzeit weg, Barbarella. Wenn es dir unheimlich ist. Nein, es ist schön hier. Es ist alles so wie damals, als wir hier waren. Nur wir sind nicht mehr so. Und die Amseln nicht mehr. Das sagt der Kerl. Ja, dieser Doppelgänger sagt das auch. Er sagt, das haben sie über die Erbanlagen gemacht, dass die Amseln im Winter nicht mehr in den Süden fliegen. In seinem Palast haben die das gemacht. Wie? Du kennst den Palast? Nein. Ich war noch nie in einem Palast. Palast? Weißt du nicht, wie es da aussehen müsste? Doch. Ein fensterloses Labor wäre so ein Palast. Oh, mein Palast. Die Sonne müsste scheinen und Palmen, wie eine Oase. Ein Palmenhain? Bevor du den Palast durch Spezialschleusen betrittst, musst du duschen. Wenn du ihn verlässt, musst du duschen. Höchste Ansteckungsgefahr. Plötzlich gibt es eine neue Krankheit, eine Epidemie. Also ein unsichtbares Biest, während die an den Bakterien gebastelt haben, entkommt. Was soll das? Bist du Biologin oder nicht? Mein Palast würde anders sein. Mal auf einer Insel und mal mitten auf einer Prachtallee. Im Augenblick steht er hier. Auf dieser Wiese. Wie bunt muss die im Sommer gewesen sein. Jetzt wirst du traurig. Nein. Wir haben noch so viele Tage vor uns. Wunderschöne Tage. Freitag, Sonnabend, Sonntag. Es soll herrlich werden. Wir werden wieder Lachse fangen. Es war noch nie welche im See. Was haben wir denn gefangen? Plötzen. Wir nennen sie Lachse. Was für eine Bedeutung hatte diese Kopiermaschine? Fragen wir Cooper. Einer von mehreren tausend Krakenarmen jagt, noch gebremst, fast lautlos an einer Schrankwand hoch. Die Ausmaße dieser Schrankwand sind die einer Satellitenstadt. So breit wie Boulevards. So erleuchtet wie die Champs-Élysées oder der Kudamm. Aber fensterlos. Stattdessen kleine Schließfächer. So klein, dass gerade ein Diamant in jedes hineinpasst. In jedem Fach ist eine Eigenschaft. Die körperlichen links, die charakterlichen rechts. Unterabteilungen in den Quergassen. 1000 Millionen Diamanten? Sehr viele. Um sie zu zählen, reicht ein Leben nicht aus. Vor Ihnen, Barbara, vielleicht auf Ihren Knien, da ist ein kleiner, transportabler Monitor. Farbmonitor. Ich vermute, den bekommt jedes Paar, das sich ein Kind wünscht. Jetzt müssen Sie Ihren Nachwuchs zusammenstellen, von Kopf bis Fuß. Es geht los. Ja? Wollen Sie? Auf dem Bildschirm erscheinen zuerst nacheinander alle möglichen Haarfarben. Sie können sich eine aussuchen für euer Baby. Die da. Nein, nicht schwarz. Oder weiter. Stopp. Da, der Sensorknopf. Gebongt. Mein Rotblond hast du dir ausgesucht? Du hättest jede Farbe nehmen können. Du bist ein Kindskopf. Gut, dann soll er deine Sommersprossen kriegen. Wieso er? Achtung! Der Krakenarm schießt über mehrere hundert Meter entlang dieser häusergroßen Tiefkühltruhen. Landet am Fach. Rotblond. Koppelt an. Entnimmt das entsprechend steril verpackte, winzig kleine Gen, kleiner als ein Staubkorn. Transportiert es, tiefgefroren immer noch, aber wieder schneller als ein Gedanke blitzt, ins Labor, wo das Gen unter einem Elektronenmikroskop sichtbar wird. Der Liebesakt beginnt. Gen zu gen zu gen. Weiter. Du kannst vermutlich alles aussuchen. Nasenform, Augenfarbe, Figur, Charakter, Vorbilder? Einstein, Mozart, Marx, Napoleon, Kant, Gary Cooper. Arbeitet so deine Kopiermaschine? Nein, deine. Das ist die Aufzucht der Genetiker. Unter der strengen Aufsicht des Staates, der Kirche und der Parteien. Warum? Wer sonst würde garantieren, dass gehorsame, kerngesunde Untertanen produziert werden? Domestiziert wie Hund, Katze, Pferd, Huhn. Der neue Mensch. Du magst das nicht. Nein. Warum nicht? Weil es immer noch eine bessere Methode gibt. In jedem Augenblick, der vergeht. Da gibt es 30 bis 40 Millionen, die meine Methode bevorzugen. Wie ist die? Ohne Samenbank für körperliche und charakterliche Eigenschaften. Du kennst das nicht. Nein. Ist das deine gewisse Kopiermaschine? Zeig sie mir. Zeig sie mir. Krieg mich doch. Ja, komm, komm, komm. Dir wehgetan. Was ist? Du bist über das Ruder von dem Kahn. Hast du es nicht gesehen? Nein. Ich lief hinter dir her. Plötzlich. Du hättest mich nie eingeholt. Mein Jo. Widersprichst nicht? Was ist? Nichts, nichts. Er hämmert einen Blödsinn in deinen Kopf. Oder in meinen. Jo, sein Palast steht da, wo der Mond aufgeht. Die Wolken da sehen dir nicht aus wie ein Palast. Ohne Fenster, aber mit vielen Türmen. Jetzt zerflettert der Wind alles. Dein Knie blutet. Als ob mich jemand verfolgt. Ich hätte schwören können, dass da Waffen entsichert wurden. Ich mache ein Pflaster drauf. Jedenfalls kommt er uns dazwischen mit seinen Geschichten. Wo wir glücklich sein könnten. Jag ihn weg. Vielleicht sind wir krank. Du bist Biologin. Du wirst wissen, ob seine Geschichten schon möglich sind oder ob wir noch Zeit haben. Ich kann das nicht wissen. In unserem Institut geht es um Wasserflöhe. Vielleicht ist es denkbar. Wie spät? Läuft jetzt nicht dein Interview? Ja, ja. Die Öffentlichkeit muss über Gefahren und Nutzen neuer Techniken, mit denen sie konfrontiert ist, diskutieren. Wir bedauern es, dass diese Diskussion, soweit sie die Gentechnologie betrifft, von ihren Kritikern oft ohne den erforderlichen Sachverstand geführt wird. Der unbedachte Vergleich mit der Verwendung der Kernenergie und ihrer Unfälle soll nicht den Bewertungsmaßstab bilden dürfen. Welchen Bewertungsmaßstab schlagen Sie vor, Frau Ministerin? Die Gentechnologie ist eine grundlegende und unverzichtbare biologische Technik. Wenn jetzt zum ersten Mal Hoffnung besteht, zahlreiche lebens- und gesundheitsbedrohende medizinische Probleme... Ich möchte Sie fragen, ob der Schutz von Mensch und Umwelt oder die Förderung neuer Techniken wichtiger ist. Die Forschung muss im Interesse einer weitergehenden Perspektive ihren Standpunkt... Mhm. Hör mal. Da, die Bäume... Die Bäume bewegen sich im Wind. Ich kann es sehen, aber nicht hören. So sanft scheint der Wind. Jetzt ist auch das Radio stumm. Das habe ich ausgeschaltet. Tod. Stille. Da ist der Hubschrauber wieder. Dicht unter den Wolken. Dort. Wo? Gleich erreicht er das große Wolkenloch. Jetzt. Der ist zu hoch, um ihn zu hören. Er kommt tiefer. Wie? Was sagst du? Ich verstehe nicht. Hör mal! Ich sage, dass er tiefer kommt. Aber ich höre nichts. Als ob er ohne Motor fliegen würde. Wie? Schrei doch! Ich schreie! Das muss am Luftdruck liegen. Wie in einem Traum, wo man nicht schreien kann. Eine Fata Morgana für die Ohren. Da drüben, hinter dem Baum, da steht der Kerl. Was sagst du? Ich hab dich nicht verstanden, wollte ich sagen. Es ist, als ob man mit einem Flugzeug landet aus großer Höhe. Dann hält man die Nase zu und presst, um den Luftdruck auszugleichen, und man bekommt die Ohren wieder frei. Es geht schon. Jo, was hast du vor? Ich? Wieso ich? Ich experimentiere nicht, wenn du das meinst. Du hast das Ferienhaus gemietet. Du hast doch irgendetwas vor. Du hast nicht aufgegeben. Aber welche Rolle soll ich dabei spielen? Gutachter? Und wenn du nur so getan hättest, als ob du brüllst? Ich? Ja, hast du den Gary Cooper hier versteckt? Er stand am Baum, das wollte ich dir sagen. Er sah zu uns rüber. Er kann nicht immer im Keller sein. Er ist dein Trumpf, nicht? Der Beweis, wonach du jagst, wonach du fragst, wo du keine Antworten bekommst. Deine neue Reportage gegen den Fortschritt. Cooper ist dein Trumpf. Der Beweis für den negativen Fortschritt, wie du es nennst. So weit sind die schon, stoppt sie. Deine personifizierte Horrorvision. Ist Cooper das? Du scheinst ihn dafür zu halten. Eine von Wissenschaftlern handverlesene Genmischung? Ein paar Gene Gary Cooper, ein paar, was weiß ich. Ein genetisch manipulierter Mensch. Den würde ich in einen Tresor einschließen. Oder in ein Ferienhaus. Wollen wir lieber lachen? Ja. Los. Du lachst nicht? Du auch nicht. Ich kann nicht auf Kommando lachen. Jetzt weiß ich es. Du musst es auch bemerkt haben. Cooper lutscht an Kopfhörern. Warum nicht? Er hat sie nicht um. Er hat das eine Ende wie eine Zigarette im Mundwinkel und das andere baumelt vor seiner Nase. Was soll das beweisen? Gibt es in dem Palast nicht Menschen, die eingeschlossen in einer Lautsprecherbox so groß wie ein Fußballfeld leben? Erzählt er dir solche Märchen? Ja, ja. Den nächsten Verband kannst du ihm ja erneuern und dir seine Märchen anhören. Gut, es sind Märchen. Es müssen Märchen bleiben. Wieso? Wenn Cooper auch, wenn er auch in so einer Lautsprecherbox eingesperrt gewesen ist, dann fehlt ihm jetzt hier in deinem Ferienhaus der Lärm. Was macht er also? Er muss ersatzweise an den Kopfhörern nuckeln, um den Lärm zu haben. Das ist kein genetischer Defekt, sondern ein psychischer. Ja, ja, aber aus den Kopfhörern kommt keine Musik, kein Lärm. Dann frisst er den Lärm. Ja. Wie? Ja. Er atmet ihn ein, wie wir Sauerstoff. Barbarella, wie soll ich es sagen? Ein Mensch mit so einer Eigenschaft, der würde sehr wertvoll sein. Die Besitzer, oder soll ich formulieren, die Angehörigen, würden ihn mit Gewalt zurückholen. Sie werden ihn also suchen. Also doch, du beißt an. Eine Titelstory. Mit so einer Story wird man Millionär. Das sind Renner. Zu jedem Preis. Wir hätten ausgesorgt. Sollen wir, Barbarella? Sag was. Ich kann dir sagen, warum sich die Blätter der Bäume und Sträucher im Herbst so wunderbar dunkelrot färben. Aber ich kann dir nicht sagen... Zweifel? Wenn wir das in Frage stellen? Es geht um Milliardengewinne, um Arbeitsplätze. Und so wird die Gentechnik zu einer grundlegenden und unverzichtbaren biologischen Technik, angeblich. Der Lockvogel aber ist, dass Hoffnung besteht. Zahlreiche lebens- und gesundheitsbedrohende Probleme könnten zu lösen sein. Das ist der Haken, an dem alles aufgehängt wird. Wer kann es wagen, dagegen zu sein? Sag was. Ich bin Biologin. Ich kann dir sagen, warum sich die Blätter färben. Weil das grüne Chlorophyll... Hast du Angst? Oder soll mir ein Bär aufgebunden werden, ein Köder? Ich soll anbeißen. Und dann stellt sich heraus, es war nur meine Fantasie, Einbildung. Und meine Glaubwürdigkeit ist dahin. Es werden sogar soziale Probleme biomedizinisch, biotechnologisch gelöst werden können. Im Voraus. Genetische Analysen ermöglichen... Genug. Ich fühle mich hilflos. Ich finde keine Mitstreiter. Dich auch nicht, Barbarella. Jo, sieh mal zum anderen Ufer da drüben. So lang soll dieser Gang sein, von dem Cooper erzählt. So lang wie... Ja, wie von hier bis zum anderen Ufer des Sees, wo die Birken stehen. Ach, noch weit hinter der Trauerweide. So lang wie endlos lang. Wachleute in gelber Schutzkleidung. Dagegen hast du keine Chance. Als ob ich sie höre. Jetzt richten sie ihre Gewehre auf uns. Barbarella! Jo, ich bin hier. Warum siehst du mich so an? Nichts. Barbarella. Hast du das auch gehört? Als ob Leute ihre Waffen... Cooper, sagt der Professor des Palastes, ist Nobelpreisträger. Willst du mich überzeugen? Weil es ihm gelungen ist, einen Strang des Erbmoleküls zu verändern. Wirklich? Er hat den berühmten vier Bausteinen des Lebens zwei neue hinzugefügt. Ja und? Jo, das ist so, als ob der Menschheit nochmal das Feuer geschenkt wird. Begreifst du das nicht? Hör auf mit dieser wissenschaftlichen Arroganz, erklär es. Komm. Wohin? Eine Wendeltreppe hoch. Komm. Nun komm schon. Du machst das wie Cooper. Komm. Diese chemische Wendeltreppe ist aus Zucker und Phosphat und vier Basen. Weißt du, was das ist? Chemische Verbindung, ja, aber... Pass auf. Komm weiter. Vier Basen bilden die Stufen. Diese für die dicke Nase, die da für die blauen Augen. Ja? Ja? Mit diesen Stufen wird die Bauanleitung geschrieben für alles. 3 Milliarden Erbinformationen in Stufenschrift. Und die Wendeltreppe ist so klein, dass sie in jede Zelle passt. Sehr gut, mein Junge. Lass uns ins Haus gehen. Warte. Zu den vier natürlichen kommen zwei künstliche. Denkbar? Frag ich dich. Die Molekularbiologie kann neue Aminosäuren verschlüsseln und neuartige Eiweiße aufbauen. Streng deine Fantasie an. Richtig. Ja. Das, was du befürchtest. Neue erbliche Eigenschaften werden künstlich gebaut. Mir wird kalt hier draußen. Wir machen den Kamin an. Ja? Bist du stumm? Warum hast du mir das gesagt? Wolltest du es nicht hören von mir? Ein menschliches Wesen, also mit dem Orientierungssinn einer Biene. Weiter? Oder ein wunderhübsches Mädchen mit dem Duftvermögen einer Rose. Sei nicht albern. Es geht um neue, noch nie dagewesene Eigenschaften. Mit neuen Körperformen? Auch. Mit neuen Charaktereigenschaften? Ja. Treu, gläubig, Mut, untertänig, arbeitsgroßzügig, konsumfreudig, freiheitsabhängig, richtungstreu, Kanzlersam. Das kann doch wundervoll sein. Das kann eine Welt bedeuten ohne Aggressionen, ohne Krankheit. Was noch? Alle vielleicht noch nicht mal denkbaren Fähigkeiten. Zum Beispiel... Lärm fressen wie Cooper. Eben. Am Anfang eurer neuen Welt war die Kuh. Nein, nein, nein. Die Fliege. Drosophila melanogaster, Fruchtfliege. Dann erst kam der große Erfolg, die Kuh. Das war die Hemmschwelle, die überschritten wurde. Danach gab es keine Hemmung mehr. Die Kuh, die eine Arznei gegen Herzinfarkt produzierte. Vielleicht lag die Hemmschwelle auch schon davor. Harmlos bei den modefarbenen Petunien auf dem Balkon. Petunien und Maispflanzen. Die Erbmasse der einen sollte die Blütenfarbe der anderen verändern. Das meinst du doch. Die Aktivität von springenden Genen sollte geprüft werden. Jo, das ist Grundlagenforschung. Eine Ratte, die 10 Kilo wog. Monster. Mischpflanzen, Äpfel und Apfelsinen, Mohrrüben und Kohlköpfe. Schafe mit einem Ziegenkopf. Kommen Sie in die wissenschaftliche Raritätenschau. Das ist die Welt, die uns die Industrie bietet. Sie verändern sie nach der Rendite. Was bringt größeren Gewinn? Hör auf, bitte. Sag, dass du mich liebst. Ja. Auf welcher Seite stehst du? Die Kühe wurden als Bioreaktor konstruiert. Man kann dann die Medikamente zusammen mit den Milcheiweißen melken. Muss so ein Reaktor noch aussehen wie eine Kuh? Ja, oder wie ein Elefant. Das heißt, er könnte auch aussehen wie Tante Emma. Nein, nein, tut mir leid. Weißt du, ich glaube, unser Instinkt, der warnt uns nur vor Gefahren, die wir kennen, vor dem Gewitter. Aber nicht vor dem Ozonloch zum Beispiel. Und wenn... Wo ist Cooper? Du solltest fragen, wer ist Cooper? Einer aus dem selbst gemixten Reagenzglas? Nein, nicht? Es ist nicht möglich? Wenn es doch möglich... Nein. Aber du denkst es. Ja. Es lässt sich beweisen. Wenn sie versuchen, ihn zurückzuholen, dann gibt es keinen Zweifel. Wenn sie aussehen wie er, wenn sie gehen wie er, wenn sie lieben wie er, wenn man sie verwechseln könnte, dann... Do not forsake me, oh my darling. 100.000 Mark für Sie oder für denjenigen, dem Sie aufgefallen sind und der Sie vorschlägt. Do not forsake me, oh my darling. Haben Sie eben die Werbung gehört? Im Radio? Ja. Der Fuß ist schon nicht mehr so dick, oder? Nein. Aber wie Sie jetzt fragend den Kopf halten. Gary Cooper. Zum Verwechseln. Das sagen viele. Sie werden mitmachen bei dem Wettbewerb? Nein. Sie würden gewinnen? Jeder muss Sie verwechseln. Sie haben Angst, dass es eine Falle ist. Warum sollte ich? Ein Trick, um Sie zu finden. Nicht wahr? Ihre Ähnlichkeit ist... Manchmal denke ich, Sie sind es. Original. In dem Film mit Grace Kelly. Und wenn ich sie melde? Die werden jeden töten. Auch den, der mich meldet. Das glauben Sie selbst nicht, oder? Die wollen sicher gehen. Das ist doch krankhaft, wenn Sie das glauben. Sie müssen es wissen. Was wird am Montag sein? Dann bist du wieder fortschrittlich. Und du? Und wenn wir länger blieben? Ich muss zurück. Mein Neandertaler. Ohne Strom, ohne Geschirrspüler, Schreibmaschine, Computer, ohne Flugzeug, ohne Auto. Ich nehme dich mit. Ha? Dickkopf. Gib auf. Warum starrst du mich so an? Bin ich zu dick geworden? Nein. Immer noch nicht. Barbarella. Wie fühlst du dich? Ich bin ein Gefühlskrüppel, weißt du. Ich kann eiskalt Kaninchen schlachten, ohne zu heulen. Und ich schieße hemmungslos auf Bambi. und vertrag auch viele Abschiede. Da liegt mein Problem nicht. Aber ich wollte sagen, ich entdecke in deinem Gesicht Falten. Nein. Bekannte Züge, die ich schon irgendwo gesehen habe. Barbarella, es gibt Doppelgänger. Ja, natürlich. Warum nicht? Ohne Genmixerei, meine ich. Ohne Kopierapparatur. Natürlich geboren. Nicht im Reagenzglas gemixt. Und sag schon, dass ich aussehe wie wer? Ja. Dich könnte man auch verwechseln, wenn ich nicht wüsste. Mit wem? Ich warne dich. Ich warne dich. Du siehst überhaupt aus wie diese Streisand. Wir wollten Lachse fangen. Du bewegst die Lippen und ich höre ihren Gesang. Ich fange an, die Kartoffeln zu rösten. Unser Abschiedsmahl. Singe ich immer noch? Ja. Niemand kann sicher sein, dass sein Gegenüber nicht eine Kopie ist. Wenn ich eine Kopie von mir... Oder ich? Eine Kopie von meiner Barbara Neuhaus, diplomierte Biologin und... Ja, ja, ja. Genetisch programmiert, ausgeschickt, um Gary Cooper einzufangen und mich, weil ich zu viel weiß. Ja. Du findest das nicht komisch? Fangen wir an, die Lachse zu fangen, die keine sind. Gib mir die Blechbüchse. Ich muss das Wasser aus dem Boot schöpfen. Oder wir setzen es wieder unter Wasser, um den Sekt zu kühlen. Im Haus existiert diesmal schon ein Eisschrank. Ich habe Angst, Jo. Nimm sie ihm weg. Ja, nimm Cooper die Kopfhörer weg. Dann wissen wir Bescheid. Hallo, Cooper. Hallo, Joe. Ich soll gehen? Ja. Warum brauchen Sie das Gedudel Tag und Nacht? Fragt Ihre Freundin das. Ich habe Sie schon früher einmal getroffen. Im Palast. Ja, ja. Trotzdem geben Sie mir Ihre Kopfhörer. Sie ist eine attraktive Frau. Sie kennen Sie schon lange? Ist Ihnen keine Veränderung an ihr aufgefallen? Ich weiß nicht, was Sie wollen, Cooper. Es kann sein, dass ich Sie von früher kenne. Aus Ihrem Palast, ja, ja. Sie hat viel vergessen von früher, nicht wahr? Wieso? Die Kleinigkeiten. Die kleinen Erinnerungen. Da sind wir nicht perfekt. Sie sind krank, Cooper. Es geht nicht nur um mich, Jo. Sie sind in Gefahr. Geben Sie mir die Kopfhörer und Sie werden sehen, nichts passiert Ihnen. Nein. Nehmen Sie die Kopfhörer ab und dann... Nein, Cooper, Jo. Cooper, ich strecke jetzt langsam meine Hand aus. Der Hubschrauber ist wieder da. Was ist los, Cooper? Der Hubschrauber. Atme durch, Cooper. Der Hubschrauber. Passen Sie auf, das wollte ich Ihnen sagen, Joe. Deswegen bin ich... Wir wurden konstruiert. Ich... Jetzt... Es geht besser. Hören Sie... Wir wurden gebaut. Ich brauche die Kopfhörer. Wir sollten neben einem NATO-Flugplatz. Es waren zu große Lärmbelästigungen, verstehen Sie? Da setzte man uns an. Wir fraßen den Lärm weg. Absolut. Es war nur noch Totenstille. Das war ein Fehlversuch. Gut gedacht, aber die Anwohner ertrugen es nicht. Keiner ertrug es. Sie brauchen keine Luft? Nein. Aber ich bin kein Gespenst. Ich lebe. Ich lebe wie Sie oder Barbara. Ich bin kerngesund. Ich habe einen genetischen Pass. Keine Anlagen zu Krebs, Infarkt oder so. Keine Erbkrankheiten, keine Diabetes. Atmen ist altmodisch. Wir sind begabt. Wie andere, musikalisch oder malerisch. Wir atmen Geräusche ein. Ich bin kein Ungeheuer. Warum sind Sie von da geflüchtet? Weil wir als Fehlkonstruktion gelten. Fehlkonstruktionen werden beseitigt. Einige, so wie ich, bekamen eine neue Chance. Man baute uns zu Wahlrednern um. Aber Wenn ich redete von dem Hunger in der dritten Welt, die Zuhörer auf dem Marktplatz, ich weiß nicht warum, die Leute begannen, die umliegenden Lebensmittelgeschäfte zu plündern und zu fressen. Komm mit. Ich zeige es Ihnen. Ich weiß, wie wir in den Palast kommen. Haben Sie Angst? Wir müssen ein riesiges Petunienfeld durchschleichen. Nach einer Stunde kommen wir in einen Graben. Schwimmen. Sie können doch schnell schwimmen. Los, gut. Da ist jetzt der Gang. Von dem hat Ihnen Barbara schon erzählt. Bleiben Sie nicht stehen. Hören Sie nicht auf Ihre Freundin. Sie ist... Ich habe sie schon gesehen. Ich werde sie Ihnen zeigen im Palast. Warum liegt der Mann in Ketten? Weil das auch so eine großartige Idee war, die nicht zu Ende gedacht wurde. Wenn die frei umherlaufen würden, das gäbe eine Katastrophe. Sie sehen aus wie Sie und ich, nur wenn Sie Hunger haben. Sie würden das letzte Öl aus jedem Motor saugen. Alle Räder stehen plötzlich still, fahren fest. Die Ölkatastrophen? Ja, man brachte sie an ölverschmutzte Strände. Nach kurzer Zeit war der Strand sauber. Aber im Umkreis gab es bald keinen Strom mehr. Kein Rad drehte sich mehr. Aber das können Bakterien auch. Warum dann ihr? Um solche Pannen zu vermeiden, glaubte man, Intelligenz wäre wichtig. Aber die kam gegen die Sucht nicht an. Fehlversuche. Und am Ende dieses Gangs? Reicht das nicht? Sie behaupten... Sie haben Barbara... Sie wissen das Schlimmste noch nicht, Jo. Da war eine Art Palmenhain. Riesengroß. Größer als ein Golfplatz. Wunderschön. Die da lebten, denen sollte das Holz der 1000 Bäume als Nahrung dienen. Können Sie sich denken, was aus dem Irrtum geworden ist? Cooper, Sie sagten, dass Sie Barbara hier... Ihre Barbara ist ein Köder. Nur deswegen kam sie aus dem Palmenhain heraus. Sie ist auch umfunktioniert. Sie dient bestimmten Aufträgen, die sie zu erledigen hat. Was für Aufträge? Wie soll ich Ihnen das erklären? Es gibt Menschen, die mögen uns und diese Forschung nicht. Und wenn die zu nahe rücken, zu hemmend wirken, die aus dem Palmenhain, die sehen blendend aus. Und so sexy, so schön wie Hollywood-Stars. Wie leicht verliebt sich einer dieser Menschen in eine dieser Palmladies und folgt ihr bis hierher. Die Sie jetzt dort sehen. Aber die kenne ich. Die da, die vier, nein, fünf, sehen aus wie... Das sind Kopien. Das sind Sie, Gary Cooper. Ja, ich weiß. Was ist mit Ihrem Fuß? Was soll damit sein? Nichts. Ich dachte, Sie hätten ihn sich verstaucht. Nein. Kommen Sie weiter. Einen Moment. Was ist dahinter? Machen Sie das nie wieder, Jo. Die Jalousien darf nur ich hochziehen. Ich will sehen, was dahinter ist. An dem Swimmingpool. Und das ist ja... Wie die... Die Streisand. Zwei, drei. Und die da unter den Palmen. Neunmal die... Wie die Streisand. Zehnmal. Eine ist nicht da, Jo. Barbara. Gehen Sie da nicht rein, das überleben Sie nicht. Die werden mich nicht fressen. Doch! Aber das ist doch... Das sind... Barbara. Barbarella? Was ist? Jo. Was ist passiert? Hast du Angst vor mir? Wo ist Cooper? Ich weiß nicht. Was ist mit dir? Hast du gewusst, wer Cooper? Jo. Jo. Der Palast. Die Leute nennen das Irrenhaus so. Jetzt weißt du, wo er herkam. Er ist über die Mauer gesprungen. Und dabei hat er sich seinen Fuß verstaucht. Wer sagt, dass das ein Irrenhaus ist? Die Polizisten, die ihn suchen. Aus dem Irrenhaus, sagen die. Ist das so unglaubhaft? Auf alle Fälle ist das leichter zu glauben als das andere. Komm, Jo. Wir müssen fahren. Komm mit. Du kannst nicht zurück. Komm, Jo. Wohin? Wir brachten in der Reihe Ein Nachmittag in der Zukunft das Hörspiel Lärmfresser von Karl-Heinz Knuth. Es sprachen Renate Schröter, Hartmut Reck und Michael Thomas. Regie Andreas Weber-Schäfer. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks Studio Heidelberg aus dem Jahre 1991. Am kommenden Sonntag, dem 15. Dezember, wiederholen wir um 17 Uhr das Hörspiel Der Fuchs von Adolf Schröder. Albrecht P. aus Schwerin wollte immer schon in den Westen. So saß er, als die Mauer noch stand, wegen Republikflucht im Gefängnis. Jetzt ist er in Hamburg, hat sich ein Zimmer gemietet und arbeitet auf einem Schrott.